einer Kneipe, trink ein paar Biere, rauch ein paar Tüten und hab keinen Plan mehr. Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? 10 Gramm Haschisch, 50 Liter Bier, in dem Bar meine Frau, dein Mann, checke ich nicht mehr. Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? Der Wirt bringt mir die Rechnung, ich gucke da kurz drauf, fang an zu lachen und der droht, der schmeißt mich raus. Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? Ich gucke diese Frau an, ich sag, dich find ich toll. Ich nehm sie mit nach Hause und merk es da, das ist ein Kerl. Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? Der Typ will mich vernaschen und ich sag, nee, lass uns nicht. Lass uns lieber einen haschen, wo er auch zufrieden ist. Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? Der Typ ging dann nach Hause und war völlig breit. Ich gehe wieder in die Kneipe, der lag voll dazu saufbereit. Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie, oder was, oder wer? Oder wie? Oder was?